Erster, ein dummer Mensch sagt in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Die Menschen tun schlechte Dinge. Niemand tut Gutes. Zweiter, Gott schaut vom Himmel auf die Menschen. Er will sehen, ob jemand klug ist und ihn sucht. Dritter, alle Menschen haben sich von Gott abgewendet. Sie sind schlecht geworden. Niemand tut Gutes, nicht einmal einer. Vierter, wissen die Menschen, die Böses tun, das nicht? Sie schaden meinem Volk, als ob sie Brot essen. Sie rufen Gott nicht an. Fünfter, dort bekommen sie große Angst. Denn Gott ist bei den Menschen, die ihn lieben. Sechster, ihr macht die Pläne der armen Menschen kaputt. Aber Gott ist ihre Hilfe. Siebter, ich wünschte, die Hilfe für Israel käme vom Berg Zion. Wenn Gott das Schicksal seines Volkes ändert, wird Jakob sich freuen. Israel wird glücklich sein.